Achte Szene. Frau Brigitte, Sie haben also gestern Abend um 22:30 Ruprecht mit Efe gesehen. Gesehen habe ich gar nichts. Es war ja dunkel. Ich war auf dem Weg zu einer Freundin und bin bei Martes Haus vorbeigegangen. Efe war im Garten und hat mit einem Mann geredet. Ruprecht! Ich bin nicht sicher. Die beiden haben gestritten. Efe hat immer wieder gesagt, lassen Sie mich, gehen Sie weg. Sagt man so etwas zu einem Bräutigam? Ich habe mir also Sorgen gemacht und gefragt, Efe, ist alles in Ordnung? Wer ist denn bei dir? Und sie darauf, ja, alles in Ordnung, das ist nur Ruprecht. Alles klar, dann war es Ruprecht. Ich glaube aber nicht, dass es Ruprecht war. Als ich nämlich später nach Hause gehe, kurz vor 11 Uhr, läuft gerade ein Mann von Martes Haus weg. Es ist dunkel, aber eines sehe ich trotzdem. Er hat eine Glatze, also kann es nicht Ruprecht gewesen sein. Ach was, Glatze! In der Nacht sieht alles anders aus. Heute Morgen war ich noch einmal bei Martes Haus. Und nun raten Sie mal, was habe ich vor Efes Fenster gefunden? Diese Perücke. Die hat dort im Schnee gelegen. Eine Perücke? Na und? Es gibt viele Perücken im Land. Ich habe auch eine Spur im Schnee gefunden. Sie führt von Efes Fenster weg durch den Garten zur Brücke, weiter zur Lindenstraße. Frau Brigitte, ist diese Spur denn wichtig? Oh, ich glaube schon. Die Spur geht nämlich weiter über den Dorfplatz, bis zu Adams Haus. Was? Hierher? Dann ist also jemand in mein Haus gegangen. Vielleicht hat er Geld aus der Kasse genommen, Herr Gerichtsrat. Wenn jetzt die Kasse nicht stimmt. Ein Mann mit Glatze ist von Efes Fenster zum Gerichtshaus gelaufen und hat eine Perücke verloren. Also, wenn das nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Ist der Mann aus Efes Zimmer der Herr Dorfrichter selbst? Das ist ja zum Lachen! Ruprecht war bei Efe. Frau Brigitte ist Zeugin. Aber die Perücke und die Glatze? Meine Perücke ist es nicht. Sie passt aber sehr gut. Er war's! Der Richter war's! Der Richter! Er hat den Krug zerbrochen! Du warst es! Du warst bei meiner Efe! Na warte, wenn ich dich... Halt ihn fest, Ruprecht! Oh. Lass mich los! Adam! So haltet ihn doch! Ach! Jetzt ist er weg.